Am 2. Mai gab es die Einweihungsfeier der Weisenheim-Grundschule und der Weisenheim-Oberschule Zhongjin. Daran nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Lehrer und Waisenkinder dieser Schulen, die Bauarbeiter, die freiwilligen Helfer und die Werktätige der Stadt Zhongjin teil. Diese Schulen, die sich im Stadtbezirk Hanam, Stadt Zhongjin, Bezirk Nordhamgyong befinden, haben die Schulgebäude mit dem Traditionskabinett, den multifunktionellen Klassenzimmern, wo die IT eingeführt worden ist, dem Raum der Kinderorganisation, den Laboratorien und Praktikumszimmern, das Internat, die Sporthalle und das Schwimmbad im Freien. So verfügen sie über das Bildungsmilieu und die Lebensbedingungen für Waisenkinder. Nach der Einweihungsfeier traten die Waisenkinder unter dem Beifall der Funktionäre und Werktätigen in die Schulen ein.